Yeah, Sunny Playboy 2009. Ihr wollt Beats oder Feature, was ihr Opfer noch für Sorgen habt, das kriege ich einfach am Montag mit einem Kostenvoranschlag. Am Dienstag platzen Träume einfach, weil ich Kinder-Trap. Am Mittwoch stellt ihr Kinder dein, ein Diss-Track ins Internet. Wirklich gut gelaufen, plötzlich habt ihr Fans auf MySpace. Am Mittwoch waren es 12 und am Donnerstag schon 13. Ja Mann, ihr macht Welle, aber Jungs, ihr müsst es einziehen. Von 13 deiner Freunde können 13 nicht bis 13. Und am Freitag nach der Schule gleich ins Netz. Aber keiner will was wissen von deinem ach so coolen Track. Nacht von deinen Kumpels schreib mir dann eine Nachricht. Ich wäre irgendwie sympathisch, weil dir niemand in den Arsch tritt. Du wärst ja so krass am Hassen und der Knast hat dich geprägt. Und am Samstag meinte einer nur, was Schwanz in den Arsch angeht. Und ich denke nicht mehr weiter nach, denn irgendeiner meinte Sunny Blaber am Sonntag stellt einen neuen Track auf seine Seite. Sie gehen erst und kommen dann und reden nur Scheiß. Von Montag bis Sonntag von jedem das Gleiche. Sie reden nur Scheiß, sie gehen erst und kommen dann. Von jedem das Gleiche, von Montag bis Sonntag. Sie gehen erst und kommen dann und reden nur Scheiß. Von Montag bis Sonntag, von jedem das Gleiche. Sie reden nur Scheiß, sie gehen erst und kommen dann. Von jedem das Gleiche, von Montag bis Sonntag. Es ist wieder Montagmorgen, ich sitze so da, trinke einen Kaffee und guck, was dieser Wichser so sagt. Er macht ein bisschen auf, hang mit Zeit, wie mir gegen den Part. Guck, am Dienstag hol ich dein Mädchen und ich. Und am Mittwoch hat sich das alles erledigt, aber für den Jungen nicht. Ein Kumpel sagt, ruf ihn an und fragt, wer hat wen gefickt. Okay, schon erledigt, doch der Junge geht nicht dran. Schon am Donnerstag sagte er einer, er wäre nicht mehr im Land. Sag, was ist mit dir? Ist es schon Freitag? Nicht einmal in deinem Lieblingsforum schreibst du einen Beitrag. Einer deiner Freunde sagte, du wärst richtig sauer. Guck, das tut mir leid und glaub mir, dass ich das wirklich bedauere. Und am Samstag schreibst du eine neue Nachricht und sagst, du bereust es, aber irgendwie ist das für mich nichts Neues. Und am Sonntag fragst du wieder nach einem Beat oder einem Feature. Ich schreib wieder eine Zahl auf, wie vor Wochen. Shit, ich lieb das. Sie gehen erst und kommen dann und reden nur Scheiße. Von Montag bis Sonntag von jedem das Gleiche. Sie reden nur Scheiße. Sie gehen erst und kommen dann von jedem das Gleiche. Von Montag bis Sonntag. Gehen erst und kommen dann und reden nur Scheiße. Von Montag bis Sonntag von jedem das Gleiche. Sie reden nur Scheiße. Sie gehen erst und kommen dann von jedem das Gleiche. Von Montag bis Sonntag.